Ja, ich bin nach einem Jahr wieder zurück und da, glaube ich, scheint auch wieder so die deutsche Tugend bei mir rauszukommen. Also ich dachte immer, ich wäre nicht so sehr deutsch, aber man merkt dann doch, wie sehr man deutsch ist. Und ich bin halt zurückgekommen, weil es muss ja vorwärts gehen, man muss studieren, man muss dies und jenes machen und je schneller man im Beruf drin ist, desto besser ist es. Man muss ja Geld verdienen und so.